Der Dialog zwischen den beiden Weltmächten USA und Sowjetunion wird auch von der neuen Administration in Washington, wenn auch mit einiger Verspätung, fortgesetzt. Allerdings erweist sich Präsident Bush offenbar nicht so kompromissbereit gegenüber dem Kreml wie sein Vorgänger Reagan in den letzten Jahren. Das beklagen vor allem die Sowjets. Sie hatten sich mehr vom ersten Besuch des neuen US-Außenministers Baker in Moskau erwartet. Immerhin konnte er seinem Gastgeber Gorbatschow Zusagen für die Fortsetzung einer ganzen Reihe von ruhenden Verhandlungen machen. Aus Moskau ein Telefonbericht von Hermann Krause. Als sehr nützlich und konstruktiv bezeichnete der amerikanische Außenminister James Baker seine Gespräche mit Eduard Schewardnadze und mit Michail Gorbatschow. Er sei mit dem Verlauf zufrieden. Die Grüße von George Bush überbringend erklärte er, dass auch der amerikanische Präsident die Reformen in der Sowjetunion begrüße. Bush stehe Glasnost und Perestroika positiv gegenüber. Doch trotz dieser Versicherung gelang es Baker vor der internationalen Presse in Moskau nur mit Mühe, die neuen Irritationen im sowjetisch-amerikanischen Verhältnis zu verbergen. So schlug Gorbatschow in einem Gespräch mit Baker heute im Kreml vor, Verhandlungen über die Reduzierung von Kurzstreckenwaffen so bald wie möglich aufzunehmen. In diesem Gespräch aber brachte der amerikanische Außenminister lediglich den bekannten Standpunkt vor, der da heißt: Reduzierung auf ein gleiches Niveau, danach könne man mit den Verhandlungen beginnen. Da nach NATO-Angaben die Sowjetunion aber über ein Vielfaches an Kurzstreckenwaffen verfügt, bedeutet dies gemäß amerikanischer Lesart: Die USA erwarten einen einseitigen Abrüstungsschritt des Ostens, um gleiche Obergrenzen zu erzielen. Erst dann könne verhandelt werden. Das Gespräch mit Gorbatschow über diesen Punkt bezeichnete Baker als interessant. Über eine Nulllösung habe man nicht gesprochen. Die Klimaveränderung im sowjetisch-amerikanischen Verhältnis zeigte sich auch in einem anderen Punkt. Einen Termin für ein erstes Gipfelgespräch zwischen Gorbatschow und Bush konnte nicht gefunden werden. Vielmehr sollen darüber die Außenminister bei einem nächsten Treffen im September reden. Somit erscheint ein Gipfel noch in diesem Jahr als unwahrscheinlich. Während man über Erfolg oder Misserfolg dieses Treffens noch rätseln kann, sind zumindest eine Reihe von Arbeitsgruppen beauftragt worden, über Gemeinsamkeiten auf dem Gebiet des Umweltschutzes, der Terroristenbekämpfung und der Drogenfahndung nachzudenken. Einigung konnte darüber erzielt werden, dass mit den Verhandlungen über die Halbierung der strategischen Atomwaffen, START genannt, noch im Juni begonnen wird. Ein genauer Termin muss von den zuständigen Diplomaten noch zwischen dem 12. und 17. Juni festgelegt werden. Eine Woche später sollen dann erneut Gespräche über die Begrenzung von Atomwaffentests stattfinden. Aber alles dies müsse unter dem Gesichtspunkt, so Baker, der Flexible Response, also des NATO-Konzeptes, betrachtet werden. Bei allen Abrüstungsschritten dürfe nicht vergessen werden, dass dies eine defensive Strategie sei, die immer dafür Sorge getragen habe, dass in Europa seit 40 Jahren Frieden herrsche. Deshalb müsse man behutsam in allen Punkten vorgehen. Guten Abend, so klingt es in der Sprache der sowjetischen Nachrichtensendung Vremya. Guten Abend, meine Damen und Herren. Soeben haben wir die Mitteilung erhalten, dass heute im Kreml Generalsekretär Gorbatschow den amerikanischen Außenminister Baker empfangen hat. Die beiden Politiker sprachen eine Stunde lang miteinander, nur Außenminister Schewardnadze war dabei. James Baker передал письмо от президента Джорджа Буша. Собеседники обменялись мнениями о значении. Guten Abend noch einmal zum Heute-Journal. Das klang nicht neu, aber es gibt Neues. Und gerade hatte das amerikanische Magazin Newsweek geschrieben: Nach dem Kalten Krieg das Dilemma der NATO. Wie sollte der Westen mit Gorbatschow umgehen? Da gibt es wieder und erneut Anlass, diese Frage zu stellen. Und dass Politik oft ein Verwirrspiel ist, auch das hat sich heute wieder einmal erwiesen. In der Bonner Koalition wird nicht nur wieder und weiter über die Kurzstreckenraketen gestritten, auch in Moskau wurde darüber geredet. Gerade hatte US-Außenminister Baker noch Verhandlungen über Kurzstreckenwaffen abgelehnt. Da trat der sowjetische Außenminister Schewardnadze vor die Presse und kündigte die einseitige Reduzierung von Kurzstreckenraketen an. Man muss nicht lange darüber mutmaßen, dass dies die Diskussion im NATO-Bündnis und in Bonn erneut zuspitzen wird. Mit dem Beitrag von Klaus-Dieter Schulz-Vorbach aus Moskau möchten wir Sie über die jüngsten Entwicklungen informieren. Als die Zeiger der Uhr im Spassky-Turm des Moskauer Kreml heute Morgen auf 10 Uhr sprangen, hat sich ein paar hundert Meter entfernt, im ehrwürdigen Katharinensaal, der Hausherr wieder einmal als Motor für die Abrüstung hervorgetan. Dem amerikanischen Außenminister Baker schlug er Ost-West-Verhandlungen nicht nur über die Abrüstung bei Langstreckenwaffen, sondern auch bei Kurzstreckenraketen vor. Er hoffe, die Gespräche mit dem Gast aus Amerika seien auf dem richtigen Weg, betonte er. Dass die Amerikaner in der Frage der Modernisierung der Kurzstreckenraketen uneins mit vielen Europäern sind, hat Gorbatschow einkalkuliert. Vor der Weltpresse ließ der Kreml-Chef dann am Abend seinen Außenminister die neue Moskauer Initiative an der Abrüstungsfront verkünden. Michail Gorbatschow, so erklärte Edward Shevardnadze, habe Baker Vorschläge zum einseitigen Abbau der taktischen nuklearen Arsenale in Europa gemacht. Weil erst die jeweiligen Verbündeten verständigt werden sollten, würden Einzelheiten des sowjetischen einseitigen Abrüstungsangebots erst morgen veröffentlicht. Der Außenminister sparte nicht mit Kritik an der zweiten Supermacht. Die Sowjetunion sei beunruhigt über die negative Haltung, die die USA in der Frage der Kurzstreckenraketen an den Tag legten. Die europäischen Völker und deren politische Führer wollten die dritte Nulllösung. Sie seien für die Ausmerzung der gefährlichen Kurzstreckenraketen nicht nur in Europa. Vor den Journalisten im Internationalen Pressezentrum hatte zuvor der amerikanische Außenminister die Sicherheitsbedenken der USA unterstrichen. Die Sicherheit sei außerordentlich wichtig. Ein Minimum an atomaren Kurzstreckenraketen habe zum Erhalt der Sicherheit in Ost und West beigetragen, jahrelang. Baker ist davon überzeugt, dass der Meinungsaustausch über die Kurzstreckenraketen beim sowjetischen Generalsekretär das Verständnis für die amerikanische Position geschärft habe. Man sei sich einig, dass man sich in dieser Frage weiterhin uneinig sei. Baker hatte dennoch Grund, eine positive Bilanz zu ziehen. Die Supermächte sind sich einig, dass über die Abrüstung der strategischen Waffen weiterverhandelt wird und dass man über die Abrüstung bei chemischen Waffen und über Atomtests spricht. Auch in der Problematik der Menschenrechte hat es Fortschritte gegeben. Diese Bilder vor der amerikanischen Botschaft sollen künftig der Vergangenheit angehören. Lange Schlangen von Sowjetbürgern, die in die USA ausreisen wollen und auf Visa warten, soll es in Zukunft nicht mehr geben. Die Sowjets haben zugestimmt, dass mehrere hundert Familien, die sich mit der Bitte um Hilfe an die Amerikaner gewandt hatten, nun nach Jahren des Wartens ausreisen dürfen. Inzwischen gibt es weitere Einzelheiten zum Thema Kurzstreckenraketen. Ulrike Grunewald. Die Nachrichtenagentur Reuters will aus amerikanischen Quellen Einzelheiten zu Gorbatschows Vorschlägen erfahren haben. Demzufolge soll er angeboten haben, einseitig 500 in Europa stationierte Kurzstreckenraketen abzuziehen. Nach westlichen Schätzungen hat die Sowjetunion mindestens 1300 Trägersysteme für Kurzstreckenraketen. Außerdem, so heißt es in der Agenturmeldung weiter, habe Gorbatschow auch einen sowjetischen Plan zur konventionellen Abrüstung vorgestellt. US-Außenminister Baker ist von Moskau direkt nach Brüssel geflogen. Dort will er die NATO-Partner über Gorbatschows Vorschläge unterrichten. Am Abend erklärte er vor Journalisten, der sowjetische Vorschlag reiche nicht aus, um die Amerikaner in Verhandlungen zu bringen. Bundesaußenminister Genscher will morgen über die Vorschläge mit Eduard Shevardnadze sprechen. Der sowjetische Außenminister wird in Bonn erwartet. Noch vor dem Angebot Gorbatschows hatte es in der Bonner Koalition wieder Differenzen um die Kurzstreckenraketen gegeben. CSU-Generalsekretär Huber schloss einen Verzicht auf diese Waffen auch für die Zukunft aus. Experten der Union befürchten, dass Außenminister Genscher eine dritte Nulllösung anstrebt. In einem Gespräch mit Fraktionschef Dregger kritisierten sie, das Koalitionspapier zu den Kurzstreckenwaffen sei nach beiden Seiten ausdeutbar. Kein Verständnis für die Bonner Haltung zur Raketenfrage zeigt Großbritannien. Auch ein kurzfristiger Besuch Genschers beim britischen Außenminister Howe brachte keine Annäherung. Die Regierung Thatcher lehnt Verhandlungen über die Kurzstreckenwaffen strikt ab. Szenen unglaublicher Gewalt haben sich gestern Abend in Panama abgespielt, wo bewaffnete Anhänger des korrupten Generals Antonio Noriega mit Pistolen und Eisenstangen gegen Demonstranten der Oppositionsparteien vorgingen, die ihren Wahlsieg feiern wollten. Diesen Wahlsieg reklamieren aber auch die Anhänger Noriegas für sich und ausländische Beobachter registrieren einen überwältigenden Sieg der Opposition. Das ist nicht der einzige widersprüchliche bzw. verwirrende Punkt. Heute wurde vom obersten Wahlausschuss die Wahl annulliert. Und das hat gleichermaßen zur Verwirrung beigetragen. Denn die offizielle Begründung, ausländische Wahlbeobachter hätten die Wahlergebnisse verfälscht, ist mehr als an den Haaren herbeigezogen. Angebot aus Moskau. Gorbatschow will einseitig Kurzstreckenraketen abrüsten. Blutiges Nachspiel. Panamas Regierung macht Jagd auf Opposition. Warnstreiks. Krankenhauspersonal in Pflegenotstand. Stimmungstief. Bauern fühlen sich im Stich gelassen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Überraschung heute Nachmittag in Moskau. Staats- und Parteichef Michail Gorbatschow hat den USA eine einseitige Reduzierung der sowjetischen atomaren Kurzstreckenraketen angeboten. Auch im Bereich der konventionellen Waffen, dort, wo der Warschauer Pakt ebenfalls eine große Überlegenheit an Offensivkraft hat, will der Kreml nun sehr wichtige Abrüstungsschritte und Abrüstungsvorschläge unterbreiten, hieß es. Die sowjetische Nachrichtenagentur TASS meldete vor einer Stunde erste Details. Bei den nuklearen Kurzstreckenraketen sollen noch in diesem Jahr 500 Sprengköpfe oder Ladungen von den Territorien der Warschauer Paktstaaten abgezogen werden. Darüber hinaus ist die Sowjetunion bereit, bis zum Jahre 1991 von diesen Gebieten die gesamte Nuklearmunition zurückzuziehen, falls die USA ihrerseits die gleichen Schritte ergreifen. Eine erste amerikanische Stellungnahme zu diesen Vorschlägen kommt inzwischen aus Brüssel. Dort, wo die NATO-Partner morgen unterrichtet werden sollen, erklärte US-Außenminister Baker am Abend, der sowjetische Vorschlag reicht nicht aus, die Amerikaner in Verhandlungen über diese Waffengattung zu bringen. Wörtlich sagte Baker, es ist ein guter, aber auch ein sehr kleiner Schritt in Richtung auf mehr Ausgewogenheit in Europa. Wie der Vorschlag genau aussieht, wird der sowjetische Außenminister Schewardnadze morgen bekannt geben. Vor der internationalen Presse erging sich Schewardnadze am Nachmittag noch in Andeutungen. Michail Gorbatschow habe mit dem amerikanischen Gast ein bedeutsames Gespräch geführt und einige Maßnahmen zur Frage der Kurzstreckenraketen angekündigt. Schewardnadze habe mit seinem amerikanischen Kollegen auch über ein Thema gesprochen, das derzeit in der NATO heiß diskutiert wird, die Modernisierung der Lance-Raketen. Sollte der Westen neue Waffen aufstellen, wie dies die USA und Großbritannien fordern, sehe sich der Warschauer Pakt bedroht. Schließlich könne man mit den atomaren Erstschlag führen. Gorbatschows neue Vorschläge hatten schon in Moskau einen eher reservierten amerikanischen Außenminister gefunden. Nach wie vor, so Baker, lehnten die USA Verhandlungen über Kurzstreckenwaffen ab. Diese hätten sich nämlich als wirksame Abschreckung erwiesen. Sowjetischer Kommentar, das sei eine sehr negative Position. Mehr Bewegung gab es bei den Themen Langstreckenraketen und Atomtests. Hier wollen beide Seiten ihre Verhandlungen in einem Monat wieder aufnehmen. Über einen Termin eines neuen Gipfeltreffens wollte sich Gorbatschow heute nicht äußern. Nach 2 Tagen Baker-Besuch in Moskau lobten aber beide Politiker das Klima bei diesem ersten hochrangigen Treffen der Weltmächte, seit George Bush Präsident ist. Morgen wird Außenminister Schewardnadze in Bonn mit Bundeskanzler Kohl und Bundesaußenminister Genscher zusammentreffen. Gelegenheit also für weitere Erläuterungen. Die Modernisierung der veralteten Lance-Raketen und eine dritte Nulllösung waren heute auch Gesprächs- bzw. Streitthemen in London und Bonn. Als sehr nützlich und konstruktiv bezeichnete der amerikanische Außenminister James Baker seine Gespräche mit Eduard Schewardnadze und Michail Gorbatschow, er sei mit dem Verlauf zufrieden. Eine Botschaft von George Bush überbringend erklärte er, dass auch der amerikanische Präsident die Reformen in der Sowjetunion begrüße, Bush stehe Glasnost und Perestroika positiv gegenüber. Doch trotz dieser Versicherung gelang es Baker kaum, vor der internationalen Presse hier in Moskau die neuen Irritationen im sowjetisch-amerikanischen Verhältnis zu verbergen. So ließ sich Baker nur mit Mühe entlocken, dass der Generalsekretär beim Vier-Augen-Gespräch im Kreml auf Verhandlungen über die Reduzierung der Kurzstreckenraketen vorgeschlagen hatte. Eduard Schewardnadze, der am Abend dann eine Pressekonferenz gab, jedoch deckte erst die ganze Brisanz und Tragweite dieses Gespräches auf. Michail Gorbatschow hat seinem amerikanischen Gast heute einen weitreichenden neuen Abrüstungsvorschlag unterbreitet. Genaue Angaben wollte Schewardnadze nicht machen, dies habe man Baker konzidiert, aber morgen werden diese Vorschläge in sowjetischen Zeitungen veröffentlicht. Sie seien derart weitreichend, dass sowohl die Wiener Verhandlungen als auch die Debatte um die Modernisierung der Kurzstreckenraketen davon betroffen sind. Langfristig visiere die Sowjetunion nämlich noch immer eine dritte Nulllösung an, erklärte Schewardnadse. Bei der Unterredung im Kreml aber hat der amerikanische Außenminister wohl lediglich den bekannten Standpunkt seiner Regierung vorgetragen, der da heißt: Reduzierung auf ein gleiches Niveau, danach könne man mit Verhandlungen beginnen. Da nach NATO-Angaben der Warschauer Pakt über ein Vielfaches an Kurzstreckenwaffen verfügt, bedeutet dies gemäß amerikanischer Lesart, die USA erwarten einen einseitigen Abrüstungsschritt des Ostens, um gleiche Niveaus herzustellen, erst dann könne man verhandeln. Ob Gorbatschow dem entgegenkommt, war trotz intensiven Nachfragens dem sowjetischen Außenminister nicht zu entlocken. Schewardnadse bezeichnete die Gespräche im Geiste und im Ton ebenfalls konstruktiv. Dies sei jedenfalls der erste Schritt auf einem langen Weg, das Verhältnis zu seinem Amtskollegen sei zufriedenstellend. Dennoch zeigt sich die Klimaverschlechterung im sowjetisch-amerikanischen Verhältnis auch in einem anderen Punkt. Einen Termin für ein erstes Gipfeltreffen zwischen Gorbatschow und Bush konnte man nicht finden. Vielmehr sollten darüber die Außenminister bei einem nächsten Treffen im September reden. Somit erscheint ein Gipfel noch in diesem Jahr auch als unwahrscheinlich. Während man über Erfolg oder Misserfolg dieses Treffens noch rätseln kann, sind zumindest eine Reihe von Arbeitsgruppen beauftragt worden, über Gemeinsamkeiten auf dem Gebiet des Umweltschutzes oder der Terroristenbekämpfung nachzudenken. Einigkeit konnte darüber erzielt werden, dass mit den Verhandlungen über die Halbierung der strategischen Atomwaffenarsenale, START genannt, noch im Juni begonnen werden soll. Ein genauer Termin muss von den zuständigen Diplomaten noch festgelegt werden. Später sollen dann auch erneut Gespräche über die Begrenzung von Atomwaffentests in Genf stattfinden. Aus Moskau hörten Sie Hermann Krause. Für die CSU, zumindest für deren Generalsekretär Erwin Huber, kommt eine dritte Nulllösung überhaupt nicht in Frage. In Sachen Raketen herrscht in Bonn und in der Regierungskoalition wieder einmal offener Streit. Denn FDP-Chef Otto Graf Lambsdorff hält eine Nulllösung auch bei den Kurzstreckenraketen für durchaus denkbar. Gorbatschows eben gehörte Ankündigung dürfte weiter für Spannung sorgen. Zum Raketenstreit aus Bonn, Dieter Kopp. Der Streit um die Zukunft der atomaren Kurzstreckenraketen ist nicht nur innerhalb der NATO nicht ausgestanden. Er schafft auch zunehmend Ärger in den Reihen der Koalition. Interpretationsunterschiede mit Blick auf den einmal geschlossenen Koalitionskompromiss werden sichtbar. Teile der Union tun sich schwer, sich mit dem zu identifizieren, was in der Koalition ausgehandelt wurde. Fraktionschef Dregger musste heute eine kontroverse Diskussion der außen- und sicherheitspolitischen Experten von CDU und CSU erleben, in der, so ist zu hören, an der Forderung nach baldigen Verhandlungen über die atomaren Kurzstreckenraketen gerüttelt wurde. Zankapfel ist die dritte Nulllösung, die in der Union kategorisch abgelehnt, vom liberalen Koalitionspartner immerhin auf längere Sicht nicht ausgeschlossen wird. Die Kritiker in der Union haben Außenminister Genscher im Visier, der die Vorgaben für die Marschroute der Bundesregierung geliefert hat. Der Streit eskalierte heute allen Mahnungen zum Trotz. So argumentierte CSU-Generalsekretär Huber schon am frühen Morgen im Deutschlandfunk, die wichtigen Sicherheitsinteressen der Bundesrepublik dürften nicht aus wahltaktischen und parteipolitischen Überlegungen heraus durch Auslegung verwischt werden. An die Adresse Genschers wurde von Unionsabgeordneten der Vorwurf erneuert, eine einseitige Interpretation des Koalitionskompromisses im Bündnis vorzunehmen. Vergebens hatte der FDP-Vorsitzende Lambsdorff die Wogen zu glätten versucht und der Union zugesagt, wenn sie, so sie Probleme sehe, an die FDP herantrete, dann werden wir uns mit ihr unterhalten. Eine spätere dritte Nulllösung knüpfte er an eng gefasste Voraussetzungen, die konventionelle Abrüstung betreffend, einen Koalitionsstreit verneinte er noch. Genscher selbst nannte wenig später die Unionskritik einen schwerwiegenden Vorgang und die drei stellvertretenden FDP-Vorsitzenden Adam Schwetzer, Baum und Gerhardt machten am Nachmittag, ungewöhnlich genug, in einer öffentlichen Erklärung deutlich, dass die Geduld der Liberalen nicht länger strapaziert werden darf. Die FDP stehe vorbehaltlos zu der Position, die der Bundeskanzler in seiner Regierungserklärung vom 27. April vorgetragen habe. Die Union müsse nun Klarheit schaffen, sie müsse diese Position ohne Wenn und Aber stützen, damit die Regierung sie in der NATO umsetzen könne, wird weiter erklärt. Die scharfen Töne auf beiden Seiten lassen aufhorchen. Viele in der Union sind es offensichtlich leid, sich vom populären Außenminister immer wieder die Butter vom Brot nehmen zu lassen. Die FDP schart sich entschlossen hinter Genscher. Gefordert, so hieß es heute, nicht nur in der liberalen Parteizentrale in der Bonner Braunscheidstraße, sei jetzt der Kanzler. Kohl müsse den Regierungskurs durchsetzen. Dieter Kopp informierte: Um die Frage der Kurzstreckenraketen und eine mögliche Kompromissformel im Bündnis ging es auch bei den Gesprächen, zu denen sich Außenminister Genscher heute bei seinem Amtskollegen Sir Geoffrey Howe in London einfand. Über das Ergebnis und die britische Position informiert sie Klaus Kastan. Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher beherrscht die Sprache des Diplomaten, die Sprache des Verklausulierten perfekt. Was ist denn heute herausgekommen bei dem Gespräch mit seinem britischen Kollegen Sir Geoffrey Howe, wollten wir Journalisten auf einer eigens von ihm einberufenen Pressekonferenz wissen. Die Antwort war mager, man musste zwischen den Zeilen lesen, der Außenminister wörtlich. Das Verständnis in der strittigen Raketenfrage ist größer geworden. Und es ist im Interesse aller Beteiligten, dass man ein gutes Ergebnis auf dem NATO-Gipfel Ende des Monats erreiche. Inhaltlich wollte Hans-Dietrich Genscher zum Verlauf der Verhandlungen mit seinem britischen Amtskollegen Sir Geoffrey Howe nichts sagen. Es sei ein nützlicher Meinungsaustausch gewesen und man habe sich für nächste Woche wieder verabredet. Klar ist, wenn das Verständnis zwischen Geoffrey Howe und Hans-Dietrich Genscher größer geworden ist, so sind sich die beiden zumindest inhaltlich nicht sehr viel näher gekommen. Die britische Position ist nach wie vor eindeutig. Erneuerung der atomaren Kurzstreckenraketen und keine Verhandlungen mit Moskau über einen eventuellen Abbau der in der Bundesrepublik stationierten Lance-Raketen. Warum ist der bundesdeutsche Außenminister überhaupt nach London gekommen, rätselten heute einige britische Zeitungen. Die Positionen stehen doch fest, schrieb die Times verbittert. Doch bis Ende des Monats, darin sind sich die politischen Beobachter einig, muss ein Kompromiss gefunden werden, möglichst einer, bei dem alle Beteiligten ihr Gesicht wahren können. Bereits vor einigen Tagen äußerte der britische Verteidigungsminister George Younger die Bereitschaft zu Verhandlungen. In einem Interview sagte er: "Well, now we have to be discussions, etc., leading up to the summit, and I'm quite confident that by that time there will be a clear and united." Jetzt haben wir Diskussionen und Gespräche auf Führungsebene zu führen und ich bin mir ganz sicher, dass wir bis zum Gipfeltreffen eine klare und einheitliche Position vertreten werden. Ich weiß nicht, wie die jetzigen Verhandlungen ausgehen werden. Nur eines steht fest, es wird kein Zurückgeben von den Grundprinzipien der NATO-Politik, die so erfolgreich waren und die von allen Mitgliedstaaten der NATO mitgetragen werden. From the basic principles of NATO, which have been so successful and which are fully agreed still by all the members of NATO. Spätestens zum NATO-Gipfel Ende dieses Monats in Brüssel müsse man sich geeinigt haben, meint der britische Verteidigungsminister. Im Hintergrund wird verhandelt, aber in Großbritannien wird auch mit großem Interesse der Streit innerhalb der Koalitionsparteien in Bonn beobachtet. Wenn sich schon die Unionsparteien in der Frage der atomaren Kurzstreckenraketen nicht einig sind, dann kann ja unsere Position nicht so falsch sein, argumentieren britische Regierungspolitiker und fügen hinzu, was wollen die Deutschen eigentlich? Aus solchen Sätzen spricht Genugtuung für die eigene Position und die bundesdeutschen Forderungen sind heute in Großbritannien umstrittener als je zuvor. Klaus Kastan aus London. Ein zweiter politischer Brennpunkt am heutigen Donnerstag blieb das kleine mittelamerikanische Land Panama. Dort erklärte heute die Regierung die umstrittenen Präsidentenwahlen vom Sonntag für null und nichtig. Paramilitärische Verbände des bisher regierenden Generals Noriega machten gleichzeitig brutale Jagd auf Politiker und Anhänger der Opposition. Aus Panama ein Bericht von Hero Bus. Verwirrung herrscht in Panama nach der Annullierung der klar von der demokratischen Opposition gewonnenen Wahl vom vergangenen Sonntag. Zunächst hatte die Regierung für heute die Bekanntgabe eines neuen Wahltermins angekündigt, aber bis zur Stunde herrscht zu diesem Thema Schweigen. Fast total ist das Schweigen inzwischen in den lokalen Massenmedien. Nach Zeitungen, Rundfunk und Fernsehen sind nun auch die Leitungen des Kabelfernsehens gekappt worden. Die nordamerikanischen Nachrichtensendungen aus der Kanalzone werden gestört. Außerdem hat das Regime des Generals Noriega 11 weitere ausländische Journalisten ausgewiesen. Die Schuld für die Annullierung der Wahl schiebt die Clique um Noriega der Opposition zu. Schlägertrupps der Regierung, um ein Beispiel zu nennen, hatten am Mittwoch die drei Spitzenpolitiker der Oppositionsallianz mit Eisenstangen krankenhausreif geschlagen und Krawallpolizei schoss eine friedliche Demonstration auseinander. Stunden später nannte dann das oberste Wahltribunal Wiederherstellung von Ruhe und Ordnung als Hauptgrund für das Einkassieren des Wahlergebnisses. Das Interesse der politischen Beobachter konzentrierte sich am Donnerstag auf die Frage, wie es nun weitergehen könnte in der Kanalrepublik und insbesondere auf mögliche Aktionen der US-Regierung. Herobus berichtete, die Agenturen meldeten es am späten Abend. Die USA, also die Reaktion, scheinen sich nicht auf bloßen verbalen Protest zu beschränken. Denn die Ausschreitungen nach den Wahlen in Panama, nun sollen dort auch US-Streitkräfte in der Panama-Kanalzone eingesetzt werden. Zu dieser entsprechenden Erklärung von Präsident George Bush erreicht uns eben der Bericht unseres Washingtoner Kollegen Joachim Lenz. The United States is committed to democracy in Panama. We respect the sovereignty of Panama and of course we have great affection for the Panamanian people. We are also committed to protect the lives of our citizens and we're committed to the integrity of the Panama Canal treaties which guarantee safe passage for all nations through the canal. Die USA sind der Demokratie in Panama verpflichtet. Wir respektieren die Souveränität Panamas und wir haben natürlich eine große Zuneigung gegenüber dem panamesischen Volk. Wir sind auch verpflichtet, das Leben unserer Bürger zu schützen und wir sind verpflichtet der Unversehrtheit der Panama-Kanal-Verträge, die sichere Durchfahrt für alle Nationen durch den Kanal garantieren. Das schickte der Präsident voraus. Dann erläuterte Bush, der zuvor sowohl mit seinen Beratern als auch mit führenden Vertretern beider Fraktionen des Kongresses konferiert hatte, wie die USA diesen vielfältigen, heiklen und zum Teil widersprüchlichen Pflichten nachkommen wollen. Die USA werden Truppen nach Panama entsenden, 2000 bis 2500 Soldaten. Sie sollen zum Schutz der amerikanischen Bürger in den amerikanischen Stützpunkt in Panama, in dem derzeit 10.000 US-Soldaten ohnehin Dienst tun. Zusätzlich jedenfalls vorübergehend sollen sie dorthin geschickt werden. Vorübergehend deshalb, weil dort für diese zusätzlichen Truppen keine Quartiere vorhanden sind. Der US-Botschafter in Panama wird abberufen, das Personal der Botschaft verringert. Amerikanische Bedienstete und deren Angehörige, die in Panama arbeiten, werden in den US-Militärstützpunkt Panamas umgesiedelt bzw. in die Heimat geschickt. Wirtschaftliche Sanktionen gegen Panama bleiben in Kraft und die beiden dunklen, drohenden Punkte in Bushs Botschaft, die USA wird ihre Rechte aus dem Kanalvertrag wahrnehmen, sowie die USA schließen, sofern erforderlich, weitere Schritte nicht aus. Zwei weitere Bemerkungen des Präsidenten lassen aufhören. Im Konflikt zwischen Noriega und dem panamesischen Volk teile, so Bush, die USA die Hoffnung des panamesischen Volkes, dass die Streitkräfte Panamas ihrer Verfassungspflicht genügen, die Demokratie zu verteidigen. Die Berufsarmee Panamas könne eine bedeutende Rolle spielen für Panamas Zukunft. Bush fordert die Armee also auf, Noriega zu entmachten. Zweitens, Bush appellierte an alle Bürger Panamas, zuerst an ihr Land zu denken und nach einer ehrenhaften Lösung zu suchen, für die die Tür offen stehe. Bush gibt also Noriega durch die Blume zu verstehen, dass Washington ihn nicht gnadenlos verfolgen werde, wenn er jetzt den Hut nimmt. Die Senatoren Dole, Fraktionschef der Republikaner, und Mitchell, Fraktionschef der Demokraten, lobten Bushs Entscheidung als klug und angemessen. Joachim Lenz berichtete, der 1. Mai 1989, meine Damen und Herren, wird vielen Westberlinern lange in Erinnerung bleiben. Der Steinehagel in Kreuzberg, brennende Autos im Kiez und viele verletzte Polizeibeamte. Die gewalttätigen Ausschreitungen zum Tag der Arbeit fanden heute ein Nachspiel im Berliner Abgeordnetenhaus. Konrad Albrecht fasst zusammen. Das war schon eine scharfe Redeschlacht hier im Berliner Abgeordnetenhaus. Während die Republikaner auch den Kopf des regierenden Bürgermeisters Walter Momba, SPD, forderten, konzentrierten sich die Attacken der CDU auf den Innensenator. Ewald Diepken, der frühere regierende Bürgermeister, hielt dem Senat vor, gegen einen starken Staat zu sein, der seine Bürger schütze. Man müsse das Gefühl haben, der Staat kapituliere vor einem kriminellen Mob. Diepken. Regierender Bürgermeister, Sie haben... Und ich habe das sehr vorsichtig formuliert. Sie haben schuldhaft den folgenden Eindruck entstehen lassen, dass Ihre Sorge jedenfalls mehr den Haftbedingungen von Terroristen als dem Schutz der Bürger in der letzten Zeit gegolten hat. Bestandteil der Senatspolitik ist eine Haltung geworden, mit der die Alternative Liste und Teile der Sozialdemokratie über Jahre die Polizei zum Sündenbock bei gewalttätigen Auseinandersetzungen und Demonstrationen gemacht hat. SPD und AL haben irgendwann angefangen, selbst zu glauben, dass die Präsenz der Polizei bei Demonstrationen zum Auslöser von Gewalt geworden ist. Und bei der Konzeption der Sicherheitspolitik sind sie Opfer ihrer eigenen Propaganda geworden. Innensenator Erich Petzold habe, so Diebken, auf der ganzen Linie versagt. Seine Handlungsmaximen beim Polizeieinsatz entstammten offenbar dem AL-Sprecher Christian Ströbele. Allein die sicherheitspolitischen Fehler des Senators rechtfertigten seine Ablösung. So wie Petzold agiere, sei er ein Sicherheitsrisiko für Berlin. Zuvor hatte sich der regierende Bürgermeister zu den Krawallen des 1. Mai geäußert. Die Randalierer seien erfüllt gewesen vom Hass auf den Staat. Die Autonomen verfolgten keine politischen Ziele. Sie seien politisch perspektivlos, weil viele unter ihnen auch individuell perspektivlos seien. Momper forderte die CDU auf, gemeinsam mit dem Senat nach Wegen zur Bekämpfung solcher Gewalttaten zu suchen. Und er nahm Bezug auf die Krawalle in Kreuzberg am 1. Mai vor 2 Jahren, als CDU-Innensenator Wilhelm Kevenich mit Rigorosität und Härte vorgegangen sei. Ihre damalige Polizeistrategie, die hat am 1. Mai 1987 in Kreuzberg nicht weniger Zerstörung hinterlassen als die jetzigen Ausschreitungen. Sie haben zwar damals viel mehr Personen festgenommen, als dies in diesem Jahr bei den Ausschreitungen der Fall gewesen ist, aber darunter waren so viele Unschuldige und Unbeteiligte, dass am Ende die Zahl der Anklagen ebenfalls außerordentlich gering war. Damals beteiligten sich viele Anwohner Kreuzbergs an der Randale. Damals zögerten Außenstehende nicht, aufgebrochene Geschäfte auszuplündern, die öffentlichen Einrichtungen, ich erinnere nur an die U-Bahn, ihres eigenen Kiezes in Brand zu stecken oder militante Täter gar anzufeuern. Die Opposition täte gut daran, bei der Kritik am Innensenator Petzold etwas weniger überheblich zu sein. Nun eine kontroverse, wenn auch nicht sehr lange Debatte. Noch einmal verteidigte der angegriffene Innensenator Erich Petzold, SPD, seine Strategie der Deeskalation und er unterstrich die Eigenverantwortung der Polizei für die Form ihres Einsatzes. Und diesen Moment nutzte der sowjetische Staats- und Parteichef Michail Gorbatschow, um eine neue Abrüstungsoffensive ins Gespräch zu bringen. Einseitig will die Sowjetunion ihr nukleares Potenzial verringern, unter anderem bis 1991 ihre gesamte Atommunition aus den Warschauer Paktstaaten abziehen. Über die Einzelheiten der Gorbatschow-Initiative aus Moskau ein Bericht von Hermann Krause. Erst auf der Seite 2 der Pravda ist heute Morgen in einem größeren Artikel versteckt wiederzufinden, was der Generalsekretär dem amerikanischen Außenminister James Baker gestern beim Vier-Augen-Gespräch im Kreml unterbreitete. Gorbatschow kündigte dabei einen einseitigen Abzug der Kurzstreckenraketen vom Territorium der Warschauer Paktstaaten auf das Territorium der Sowjetunion um insgesamt 500 an. Dabei wird dieser Abzug bis zum Jahresende erfolgen. Diese einseitige Reduzierung ist eingeschlossen in ein ganzes Bündel auch anderer Maßnahmen, die bis zum Jahre 96, 97 durchgeführt werden sollen. Die wichtigsten lauten: Der Warschauer Pakt schlägt Obergrenzen vor, die beide Seiten in kürzester Zeit erreichen sollten, und zwar bei den Panzern. Obergrenze 20.000. Damit wäre jenes Übergewicht des Warschauer Paktes bei den konventionellen Waffen beseitigt. Hier will der Warschauer Pakt seine Panzer um 40.000 reduzieren. Weitere Obergrenzen: Gefechtskampfflugzeuge 1.500, Kampfhubschrauber 1.700, Artillerie-Minensysteme, Abwehrsysteme 24.000, Truppen und Kampftransporte und dergleichen 28.000. Weiter heißt es, dass beide Supermächte bedeutende und große Einschnitte vornehmen müssen. So müsse auf beiden Seiten die Zahl der Soldaten um 1 Million reduziert werden. Die NATO müsse ihre Kampfhubschrauber und Flugzeuge um 2.500 reduzieren. Auch der Warschauer Pakt würde hier mitziehen, da ein Übergewicht der NATO vorliege, aber nur in geringem Maße. Dafür würde der Osten nicht nur seine Panzer, sondern auch seine Artillerie- und Minensysteme um 46.000 abbauen, die Artilleriesysteme und Transporter um 42.000. In dieses ganze Paket hat Gorbatschow dann noch einmal den Vorschlag, Abzug von 500.000 Soldaten vom Territorium des Warschauer Paktes hinein platziert, bevor dann an dritter Stelle der Abzug der Kurzstreckenraketen um 500 genannt wird. Termin, wie gesagt, Jahresfrist. Großes Interesse wird sicherlich auch noch der vierte Punkt finden. Die Paktstaaten erklären sich bereit, alle atomare Munition vom Territorium ihrer Verbündeten abzuziehen, wenn auch die NATO sich zu einem gleichen Schritt entschließe. Dies kommt in etwa der Vorstellung eines atomwaffenfreien Europas nahe. Der Zeitraum ist hier bis 1991 gesetzt, also innerhalb der nächsten 2 Jahre. Die Brisanz dieser bisher wohl umfassendsten Abrüstungsvorschläge wird sich in den nächsten Wochen wohl erst klären. Betroffen davon ist nicht nur die Diskussion um die Modernisierung der Kurzstreckenraketen, sondern wie gesagt auch die Wiener Abrüstungsverhandlungen in entscheidendem Maße. Die von einer Arbeitsgruppe der Regierungskoalition ausgearbeitete deutsche Position, die ich am 27. April vor dem Bundestag ausführlich dargelegt habe, bietet dafür eine gute Grundlage. Ich habe allen Grund zur Zuversicht, dass bis zum NATO-Gipfel Ende dieses Monats volles Einvernehmen erzielt wird. Ja, und genau dazu, Frau Beinendorf, erklärte für die Sozialdemokraten vor knapp 10 Minuten der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Horst Ehmke, während die NATO im Streit liege, habe Gorbatschow wieder einmal gehandelt. Seine neuesten Abrüstungsvorschläge zielten auf einen drastischen Abbau von Streitkräften und militärischem Angriffspotenzial. Die Vorschläge berücksichtigten damit nicht zuletzt auch wesentliche Sicherheitsbelange des Westens. Die Wiener Verhandlungen über konventionelle Reduzierung könnten einen großen Schritt voranmachen. Wenn Gorbatschow mit seinen Vorschlägen jetzt nicht beim Wort genommen werde, so Horst Ehmke, riskiere die NATO ein weiteres Stück ihrer Glaubwürdigkeit. Die Bundesregierung habe es mit in ihrer Hand, dafür zu sorgen, dass dies nicht geschehe. Und nach Einschätzung des Vorsitzenden der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, Alfred Dräger, werde der Abbau von 500 sowjetischen Sprengköpfen an der außerordentlichen Überlegenheit der Sowjetunion im atomaren Kurzstreckenbereich und an der sich daraus ergebenden Sonderbedrohung, wie Dräger sagte, für Zentraleuropa und insbesondere auch Deutschlands nichts ändern. Nach Ansicht Dräggers bliebe die Sowjetunion auch danach zehnfach überlegen. Soweit vielleicht erste Stellungnahmen aus Bonn. Und es ist nun anzunehmen, dass sich die kontroverse Diskussion gerade in den Koalitionsparteien nun in einem besonderen Maße fortsetzen wird. Das war Peter Heinemann mit Reaktionen auf Gorbatschows neue Abrüstungsinitiative. Natürlich aber wird in den USA jetzt ein verstärkter Druck erwartet. Druck auf die Nordatlantische Allianz, über eine weitere Verringerung der nuklearen Kurzstreckenraketen zu verhandeln. Schon wieder also hat der sowjetische Staats- und Parteichef Gorbatschow für Überraschung gesorgt mit seiner neuen Abrüstungsinitiative. Er hatte gestern eine einseitige Reduzierung der Nuklearsprengköpfe um 500 angekündigt, weiterhin einen Truppenabbau in Ost und West um 1 Million und die Verringerung der östlichen Panzerstreitkräfte um 40.000. Und hatte mit diesen Vorschlägen den US-Außenminister Baker damit konfrontiert. Aus Moskau, Hermann Krause. Er war nach Moskau gekommen zum Kennenlernen ohne konkrete Vorschläge. Nicht einmal einen Termin für ein erstes Gipfeltreffen zwischen US-Präsident George Bush und Generalsekretär Gorbatschow hat Baker im Gepäck. Doch der amerikanische Außenminister erhielt gleich eine Lektion in jenem Fach, das da heißt, die dynamischen Abrüstungsvorschläge kommen seit Amtsantritt von Michail Gorbatschow aus Moskau. Wohl völlig überrascht von der Komplexität dieser Vorschläge, die ihm da im Kreml unterbreitet wurden, weigerte er sich gestern auf seiner Pressekonferenz auf dieses Thema näher einzugehen. Aber die Brisanz dessen, was Gorbatschow Baker im Kreml vorlegte, lässt sich nicht mit den gekonntesten Zahlenspielen leugnen. In 3 Teile zerfällt jenes umfangreiche Abrüstungspaket, wobei im Vordergrund sicherlich die Angebote zur Findung von Gleichgewichten im konventionellen Bereich bestehen. 40.000 Panzer will der Warschauer Pakt verschrotten, 46.000 Artillerie- und Minenwerfer, 42.000 Kampf- und Panzerwagen. Dadurch wird ein einheitliches Niveau hergestellt, auch bei Personalstärke. Von 1.350.000 ist hier die Rede. Somit ist Gorbatschow eigentlich auf jene Argumentation eingegangen, die Baker auch hier in Moskau vortrug. Nämlich, erst nach dem Abbau des Übergewichtes im konventionellen Bereich könne verhandelt werden über etwaige Reduzierungen. Dies aber bietet der Kreml jetzt an, denn nach Meinung Gorbatschows gehe es jetzt schon darum, die Asymmetrien bereits in der ersten Phase der Wiener Verhandlungen zu eliminieren. Um die aktuelle Diskussion über die Modernisierung der Kurzstreckenraketen in eine andere Bahn zu lenken, findet sich an zweiter Stelle deshalb auch ein einseitiges Abrüstungsangebot zu den Kurzstreckenraketen. 500 Raketen werden verschwinden bis Jahresende. Aber bei genauem Hinsehen stellt man fest, dass nicht von Verschrottung die Rede ist, sondern vom Rückzug auf das Territorium der Sowjetunion. Die amerikanische Seite kritisierte sofort, dass solche Kurzstreckenraketen per Flugzeug auch wieder an den Einsatzort gelangen können. Doch wird dadurch die Brisanz dieses Angebotes in der öffentlichen Diskussion und natürlich auch innerhalb der NATO-Verbündeten kaum geschmälert. Als drittes kommt ein Angebot hinzu, das den Vorstellungen Moskaus von einem atomwaffenfreien Europa am ehesten entspricht. Gorbatschow schlägt den Abzug aller Atomsprengköpfe vor. Das heißt, die Sowjetunion wäre bereit, die nuklearen Waffen auf ihr Territorium zu verlagern, wenn die USA das Gleiche täten. Damit ist in die Abrüstungsverhandlungen wieder eine neue Dynamik geraten. Die amerikanische Administration ist vor ernste Schwierigkeiten gestellt. Wie wird sie reagieren? Das Argument, ein Europa ohne Atomwaffen sei dem konventionell überlegenen Warschauer Pakt ausgeliefert, ist seit gestern nur noch schwer aufrechtzuerhalten. Schließlich bietet Moskau die Installierung von schrittweisen Obergrenzen an. Auch wenn man das einseitige Abrüstungsangebot bei den Kurzstreckenwaffen skeptisch betrachtet und immer noch auf die bestehenden Ungleichgewichte in diesem Bereich verweist, die Stimmung in einigen NATO-Ländern wird jetzt noch deutlicher gegen die Modernisierung der Lenz-Raketen ausschlagen. Und dies wird sicherlich auch den sowjetischen Außenminister und seinen deutschen Amtskollegen freuen, der eine Stärkung der Position der Bundesregierung im NATO-Streit mit den USA kaum übersehen wird. Stellt Il Giornale aus Mailand fest. Zum Raketenstreit in der NATO führt der französische Le Figaro aus, wenn die Katastrophe, der Abzug aller US-Atomraketen aus Europa eintreten würde, fänden sich die Europäer allein im Angesicht des Warschauer Paktes. Denn das Weiße Haus hat immer zu verstehen gegeben, dass es seine 325.000 in Europa stationierten Boys zurückholen würde, wenn diese nicht mehr die geringste atomare Deckung hätten. Entnuklearisiert, der Hilfe von GIs beraubt, wäre das freie Europa reif für die Finnlandisierung. Deutschland hat früher seine Sünden exportiert. Es hat heute das Recht, Unterricht in Moral abzulehnen und sein Schicksal zu gestalten, wie es das selber will. Aber nur unter einer Bedingung, dass es nicht die Sicherheit der Gesamtheit des Bündnisses in Gefahr bringt, argumentiert Le Figaro aus Paris. In La Repubblica aus Rom lesen wir, zwischen London und Bonn herrscht Eiseskälte. Genschers Mission in London ist gescheitert. Der deutsche Außenminister, der bei seinem Arbeitsbesuch die Suche nach einem Kompromiss über die strittige Raketenfrage erleichtern wollte, konnte seine Intention nicht verwirklichen. Frau Thatcher empfing ihn nicht und das Gespräch mit Außenminister Howe hat nicht nur keine Annäherung gebracht, sondern war möglicherweise kontraproduktiv. Es ist kein Geheimnis, dass Frau Thatcher eine äußerst gereizte Haltung gegenüber der deutschen Position in der Raketenfrage hat, betont La Repubblica. Der Kommentar der französischen Zeitung Le Quotidien de Paris greift die Schwierigkeiten der Bonner Koalition auf. Paradoxerweise könnte sich die Schwäche der Regierung Kohls als wirksame Waffe im Verhältnis zu den EG-Partnern und der NATO erweisen. In den europäischen Hauptstädten ist die Verlegenheit gegenüber der Bundesrepublik deutlich spürbar, nämlich in Form von gemäßigter Kritik, ja sogar Verständnis. Prognostiziert Le Quotidien de Paris zum Abschluss der internationalen Presseschau. Es war soeben 13 Uhr, Deutschlandfunk, die Nachrichten. Bundesverteidigungsminister Stoltenberg hat den von Moskau angekündigten einseitigen Abbau von 500 atomaren Sprengköpfen begrüßt, zugleich aber weitergehende Maßnahmen gefordert. Stoltenberg erklärte in Bonn, wirklich glaubwürdig wäre der sowjetische Staats- und Parteichef Gorbatschow nur, wenn er die Zahl dieser Waffen auf das westliche Niveau senken würde. Man dürfe nicht übersehen, dass die Sowjetunion unter der Verantwortung Gorbatschows in den vergangenen Jahren gerade im Bereich der atomaren Kurzstreckenraketen massiv aufgerüstet habe. Die Sowjets besäßen wahrscheinlich 1450 Systeme.